Was man erzählen? War richtig schön, hat ein richtig. Nein, er hat kein kommerzielles Sunshine Live Set gespielt. Oh, darf ich gar nicht sagen, wenn die Ivy hier ist. er hat richtig ein dreckiges Clubset gespielt, wie in guten alten Zeiten, also Duck auf jeden Fall. Aber an dem Abend könnt ihr natürlich auch Klangterrorist und er hören. Besser in der Tür als vor Angst komme und. Ja, nehmt euch auf, Klangterrorist und er. Genau. Und dann zur 18 mal hören. Richtig. Die Infos wie immer: penthouseclub.net, ne? Penthouse-club.net, genau. Penthouse-club.net. Aber auch auf jeden Fall auf www.klangterrorist. Da stehen ja auch die jetzige Party 3x2 Karten zur Verlosung bereit. Die läuft allerdings, glaube ich, morgen Abend aus. Danach werden wir dann direkt die nachreichen für den Geburtstag. Und macht mit, gewinnt. Und ihr habt die Chance, für um hinzugehen. Ja, genau. Und ansonsten, Mr. Quacks, noch irgendwelche Dates, Events? Vorerst. Volle Energie im Penthouse Club. Also ich sag mal, wir sehen uns im Penthouse Club. Ja, und wie geht's weiter? Monatlich? Wöchentlich? Monatlich ja. wie vor der Sommerpause. Ja. Wunderbar. Jeden ersten Samstag wahrscheinlich? Höchstwahrscheinlich, ja. Ja, wieder Widerlicht, passend zu unserer Sendezeit. Aber was will man machen? Geht vorbei. In der Krone war es wunderschön. Und okay, denke ich, wird auch nicht schlecht. Und ja, Infos penthouse-club.net, war das jetzt richtig? Ja, stimmt, genau. Klangterrorist.de. Das war der Quacks für euch, könnt ihr euch auch demnächst bei uns runterladen. Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ja. Kein Problem. Und jetzt die zweite Anwärterin fürs Download-Set, die Linda Pearl ist in der Haus. Und der Dino macht noch einen hässlichen Jingle auf Bermudafunk 89,6 und ab dafür. Klangterrorist on Air. Exorbitante Sounds aus dem Delta auf Bermudafunk.

From the east, know about that stepping. You can't stop it, that shit. I'm just fucking sick. I'm just sitting over here talking all kind of poor crap on this soul motherfucking remix. Remix they motherfucking asses all, Chris. Show these kids what it's all about. Show them why you are the king. Funk these kids right the fuck up. Yeah, boy, funk them up, up, up. Yeah, Chris, funk them right on up, Chris. We'll be right back. Exorbitante Partyberichte und Partydates. Ja, Klangterrorist dann eher auf Bermuda Funk 89,6. Heute mit Linda Pearl. Unter anderem vorher Quacks. Nachher noch die M&M's und. Dann Emi und Morbid. Genau, und jetzt haben wir die sportliche Konkurrenz hier. Naja, sportlich. Ja, doch. Ja, wir hassen uns ja nicht. Ne? Also, Konkurrenz. Nee. Der Joachim ist hier von Clubbers Paradise. Der Mann kennt sich in den Räumen aus. Der macht ja selber eine Sendung. Genau, an jedem ersten und dritten Freitagabend. Genau. Von 22 bis 24 Uhr. Wie sieht demnächst deine Sendeplanung aus? Den hast du als Gast? Oh, ich bin fast komplett ausgebucht bis Ende Dezember. Mit? Lass mal hören. Wer kommt bei dir alles vorbei? Jetzt in der nächsten Sendung ist es ein DJ namens Golden Horn aus Mannheim. Nennt sich so. Dann gibt es am 15. Oktober auch eine weitere Nachtsendung. Bis 7, 8 Uhr morgens anschließend noch mit verschiedenen DJs. Auch vielleicht mit einem von iMotion. iMotion, das sagt mir doch was. Das sind doch die von der Nature One, oder? Genau, ja. Hat er wieder Kontakte. Wir dürfen nicht mehr hin, seit wir das letzte Mal einen beschissenen Bericht über die Nature geschrieben haben. Die mögen uns nicht mehr auf der Gästeliste. Sowas. Oh. Haben sie aber auch leider recht. Hey, also meine Kritik war ehrlich, offen und wirklich objektiv, ne? Also muss ich sagen. Aber nun ja. Egal, das ist wieder was anderes. Ja, lass mal hören. Du gehst ja jetzt auf den Runden zu mit deiner Sendung Clubbers Paradise, ne? Genau, beziehungsweise ist schon Erfolg seit Dienstag, Mittwoch letzter Woche. 8 Jahre insgesamt, mit den Anfängen von Stuttgart her gesehen, gibt es die Sendung schon. Jetzt seit November 2000 regelmäßig beim Bermuda-Funk in Mannheim, wie gesagt. Und das ist irgendwo ein Grund zum Feiern, oder? Genau. Zudem wurde ich am 13.8. noch auch nur 30, aber egal. Ist das ein Grund zum Feiern oder zum Trauern? Naja, wie man sieht. Auf jeden Fall steigt demnächst eine dicke Party von Clubbers Paradise. Genau. Genau, wir wollen das hier übertragen. Die ganze Sache findet im Connection statt und lass mal hören, was da geht. Genau, auf jeden Fall sehr viel mit sehr vielen DJs, auch mit 3 DJs aus Stuttgart, darunter Marc Taran. Der hat schon letztes Jahr auf der Mayday in Dortmund aufgelegt. Dann auf der Tiefenrausch in Esslingen bei Stuttgart ist so eine größere Veranstaltung mit 4.000 bis 5.000 Leuten. Und ansonsten Lee, John Spring, KHS, dann noch Shitlauske Brothers von der Mixery Castle, die haben dieses auf der Mixery Castle in Kusel aufgelegt und im Kurfürst. Was auch kein unbekanntes Fest ist, ne? Ja, genau. Eigentlich schon, ja. Und dann ansonsten noch mit Marc Vasquez. Yes, der Special Guest des Abends, unser genau. Highlight, Marc Vasquez in the house auf dem Big Bang des Clubbers Paradise. Auflegen. Diana ist auch vor Ort. Stopp. DJ-Namen. Nexa, ja. Genau. Genau, auch bekannt aus dem TV, whatever. Genau. Parkhaus Kensing. Wann geht's los? Wie viel kostet's? Von 22 bis 5 Uhr. Wie viel Floors? Was können die Leute erwarten? Okay, gut. Also, von 22 bis 5 Uhr. Mit Eintritt 8 Euro seid ihr dabei. Und, wie gesagt, sehr viele DJs, die Live-Übertragung komplett und sonstige Infos zum Bermuda-Funk und zu Klangterrorist etc. Und vielleicht auch noch, wie wir es gerade vorhin besprochen haben, off-air mit Interview-Parts. Wird man alles noch sehen. Also, und demnächst wird es auch 10.000 Flyers in ganz Baden-Württemberg geben. Und ich hoffe, und wir wissen, da steht Klangterrorist an de drauf. Auf jeden Fall. Los, geil, das läuft mir so gut rein. Auf ihr glaubt's gar nicht. Auf jeden Fall auch. Logo unten drauf. Richtig. Informationen bei dir auf der Homepage, ne? Ja. Clubbers Paradise, lass mal hören, du kennst dich ja besser aus bei deiner Homepage. Genau. www.clubbersparadise.de, das sind auf der zweiten Hauptseite schon die grundlegenden Infos drauf. Mehr gibt's, wie gesagt, Mitte, Ende Oktober, wenn Näheres da feststeht und der Flyer fertig ist. Der ist gerade in Bearbeitung. Genau, und Design. Seit heute auch bei uns das ganze Event im Dezember vorangekündigt auf www.klangterrorist.de. Die exorbitanteste, geilste, willenloseste, absolut genialste Sendung aus dem Delta. Und die Page der Welt. Es ist einfach so genial. Wir freuen uns auf den 4.12. Joachim, auch. Wir hören uns noch öfters. Und jetzt für euch die Miss Linda Pearl on the decks. In 1972, a crack commander was sent. Some of them just kidding me, big Willie.